Heute früh 6 Uhr ist in Südafrika ein Schriftsteller hingerichtet worden, Benjamin Moloise. Ich möchte nur sagen, ich bin nicht froh über diesen aktuellen Kommentar zu dem Text, den ich jetzt vortragen will. Die Wunde Woyzeck. 1. Immer noch rasiert Woyzeck seinen Hauptmann, isst die verordneten Erbsen, quält mit der Dumpfheit seiner Liebe seine Marie, statt geworden seine Bevölkerung, umstellt von Gespenstern. Der Jäger Runge ist sein blutiger Bruder, proletarisches Werkzeug der Mörder von Rosa Luxemburg. Sein Gefängnis heißt Stalingrad, wo die Ermordete ihm in der Maske der Kriemhild entgegentritt. Ihr Denkmal steht auf dem Mamaya-Hügel, ihr deutsches Monument, die Mauer in Berlin. Der Panzerzug der Revolution zu Politik geronnen. Den Mund an die Schulter des Schutzmannes gedrückt, der leichtfüßig ihn davonführt, hat Kafka ihn von der Bühne verschwinden sehen, nach dem Brudermord mit Mühe die letzte Übelkeit verbeißend. Oder als den Patienten, dem der Arzt ins Bett gelegt wird, mit der Wunde offen wie ein Bergwerk, aus der die Würmer züngeln. Goyas Riese war seine erste Erscheinung, der auf den Bergen sitzend die Stunden der Herrschaft zählt, Vater der Guerilla. Auf einem Wandbild in einer Klosterzelle in Parma habe ich seine abgebrochenen Füße gesehen, riesig in einer arkadischen Landschaft. Irgendwo schwingt vielleicht auf den Händen sein Körper sich weiter, von Lachen geschüttelt vielleicht, in eine unbekannte Zukunft, die vielleicht seine Kreuzung mit der Maschine ist, gegen die Schwerkraft getrieben im Rausch der Raketen. Noch geht er in Afrika seinen Kreuzweg in die Geschichte. Die Zeit arbeitet nicht mehr für ihn. Auch sein Hunger ist vielleicht kein revolutionäres Element mehr, seit er mit Bomben gestillt werden kann. Während die Tambourmajore der Welt den Planeten verwüsten, Schlachtfeld des Tourismus, Piste für den Ernstfall, kein Blick für das Feuer, das der Armierungssoldat Franz Johann Christoph Woyzeck beim Steckenschneiden für den Spießrutenlauf um den Himmel bei Darmstadt fahren sah. Ulrike Meinhof, Tochter Preußens und spätgeborene Braut eines anderen Findlings der deutschen Literatur, der sich am Wannsee begraben hat, Protagonistin im letzten Drama der bürgerlichen Welt, der bewaffneten Wiederkehr des jungen Genossen aus der Kalkgrube, ist seine Schwester mit dem blutigen Halsband der Marie. 2. Ein vielmal vom Theater geschundener Text, der einem 23-Jährigen passiert ist, dem die Parzen bei der Geburt die Augenlider weggeschnitten haben, vom Fieber zersprengt bis in die Orthographie, eine Struktur, wie sie beim Bleigießen entstehen mag, wenn die Hand mit dem Löffel vor dem Blick in die Zukunft zittert, blockiert als schlafloser Engel den Eingang zum Paradies, in dem die Unschuld des Stückeschreibens zu Hause war. Wie harmlos der Pillenknick der neueren Dramatik Becketts Warten auf Godot vor diesem schnellen Gewitter, das mit der Geschwindigkeit einer anderen Zeit kommt. Lenz im Gepäck, den erloschenen Blitz aus Livland, Zeit Georg Heims im utopielosen Raum unter dem Eis der Havel, Konrad Beyers im ausgeweideten Schädel des Vitus Bering, Rolf-Dieter Brinkmanns im Rechtsverkehr vor Shakespeares Pub, wie schamlos die Lüge vom Post-Histoire vor der barbarischen Wirklichkeit unserer Vorgeschichte. 3. Die Wunde Heine beginnt zu vernarben, schief. Woyzeck ist die offene Wunde. Woyzeck lebt, wo der Hund begraben liegt. Der Hund heißt Woyzeck. Auf seine Auferstehung warten wir mit Furcht und oder Hoffnung, dass der Hund als Wolf wiederkehrt. Der Wolf kommt aus dem Süden. Wenn die Sonne im Zenit steht, ist er eins mit unserem Schatten, beginnt in der Stunde der Weißglut Geschichte. Nicht ehe Geschichte passiert ist, lohnt der gemeinsame Untergang im Frost der Entropie oder politisch verkürzt im Atomblitz, der das Ende der Utopien und der Beginn einer Wirklichkeit jenseits des Menschen sein wird. Ich danke für den Preis. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mir zugehört haben.